In heiligen Landschaften beginnt dieses Concerto Bavarese. Sacred Landscapes heißt das folgende Werk von Tobias P. M. Schneid. Rituelle Fragmente für Violoncello und Streichquartett. Hier in einer Aufnahme mit Mitgliedern aus dem Ensemble Triolog München. Den Cellopart übernimmt Hanno Simons. Thank you. Thank you. Sacred Landscapes, heilige Landschaften, rituelle Fragmente für Violoncello und Streichquartett von Tobias P. M. Schneid. Das war eine Aufnahme aus dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg mit Mitgliedern des Ensemble Triolog München und Hanno Simons Violoncello. Weiter geht's hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit Musik von Roland Schmidt. Das folgende Divertimento für Percussion-Quartett trägt den Beinamen Siliziumdioxid, der Hauptbestandteil von Glas. Hier sind damit die Mitglieder des Cabassa Percussion Quartett. Thank you. Thank you. Das war das Cabassa Percussion Quartett mit dem Divertimento Siliziumdioxid von Roland Schmidt. Als nächstes singt uns die Mezzosopranistin Jolanta Michalska die Canti di Petrarca von Werner Jakob und sie wird begleitet von den Nürnberger Symphonikern unter Georg Schmöhe. Thank you. Thank you. Thank you. Die Mezzosopranistin Jolanta Michalska hat die Canti di Petrarca von Werner Jacob gesungen. Georg Schmöhe leitete die Nürnberger Symphoniker. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit Musik der deutsch-britischen Komponistin Vivian Orlaith. Sie ist Honorarprofessorin an der Nürnberger Musikhochschule und Festivalgründerin in England. Mit dem folgenden Stück führt sie uns in traumhafte Gärten, mal wildromantisch, mal architektonisch kunstvoll, vom Cottage bis zum Kräutergarten. All das jetzt mit der Pianistin Annie Jiquel. Thank you. Die Pianistin Annie Jiquel hat dieses Stück von Vivian Olive gespielt, The Dream Gardens. Vom Klavier zu den Streichern. Der Cellist Cornelius Hummel hat sich schon während seiner Schul- und Studienzeit auch intensiv der Komposition gewidmet und unter anderem bei seinem Vater Berthold Hummel gelernt. Hier eine Kostprobe. Das Ensemble Il Capriccio spielt 8 Musiken für 9 Streicher von Cornelius Hummel. Die Leitung hat Friedemann Wetzel. Thank you. Das Ensemble Il Capriccio hat 8 Musiken für 9 Streicher von Cornelius Hummel interpretiert. Die Leitung hatte Friedemann Wetzel. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Den Klängen nachhören, das können Sie jetzt mit der gleichnamigen Klaviermusik von und mit Helmut Bieler. Den Klängen nachhören. Das war Klaviermusik von und mit Helmut Bieler hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Nachtmusik von Rolf Rudin habe ich als nächstes für Sie. Der Musiker Viva Chor Bamberg singt für uns Der Spinnerin Nachtlied. Die Leitung hat Fritz Braun. Thank you. Der Spinnerin Nachtlied, ein A cappella Chorlied von Rolf Rudin, hier interpretiert vom Musiker Viva Chor Bamberg unter Fritz Braun.